Ricominciamo. Adesso parlerà il professor Reinhardt dell'Università di Freiburg in Breisgau e parlerà in lingua tedesca, però è a disposizione di tutti una traduzione italiana del suo testo. Ich bitte also jetzt Herrn Reinhardt, zu uns zu sprechen über das Konzil von Trient und die Modernisierung der Kirche. Il Concilio di Trento e la modernizzazione della Chiesa. Per causa evidente devo parlare tedesco, però voglio ringraziare la traduttrice del testo italiano che è a sua disposizione. Am Konzil von Trient scheiden sich immer noch die Geister. Der Sammlung glaubenstreuer Katholiken gelten Trient und die im Anschluss an Trient von Papst Pius V. geschaffene römische Einheitsmessliturgie in lateinischer Sprache als Fixpunkt der authentischen Rechtgläubigkeit gegenüber dem Zweiten Vatikanum und dem unter dessen Einfluss häretisch gewordenen Papst. Fortschrittlichere Katholiken hingegen halten Trient seit längerer Zeit für einen verhängnisvollen Sieg des kirchlichen Konservatismus oder gar der Reaktion, womit sie sich höchstens in der Akzentsetzung vom herkömmlichen protestantischen Vorstellungen unterscheiden. Dem Konzil Modernität zuzuschreiben, kommt daher aus entgegengesetzten Gründen für beide Seiten nicht in Frage. Paradoxerweise brachte aber das Konzil von Trient im Gegensatz zu dem gemeinsamen Geschichtsbild dieser beiden an und für sich so entgegengesetzten Extrempositionen keine bloße Festschreibung althergebrachter Grundsätze, sondern gelangte ungeachtet seiner konservativen Grundtendenz in mühseliger Entscheidungsfindung zu Beschlüssen, die in hochkomplexer Weise Tradition und Innovation verbinden. Das heißt aber, die Konzilsdekrete sind Ergebnis historischen Wandels, Reaktionen der Kirche auf Probleme der Zeit. Ich wage zu sagen, sie sind Aggiornamento, wie die Beschlüsse des Zweiten Vatikanums auch. Solche Anpassung steht aber von vornherein unter Modernitätsverdacht. Deshalb haben konservative Interessen auf das Konzil von Trient nicht anders als auf das Vatikanum II reagiert. Mit dem Vorwurf der Rechtsverletzung, woher gebrachte Vorrechte in Frage gestellt wurden, wie engagierte Kirchenreformer ständig erfahren mussten. Und gelegentlich sogar mit der Feststellung, hier in Trient liege wegen der Veränderung bisheriger kirchlicher Lehre und Praxis eindeutig Häresie vor. So von interessierter gallikanischer Seite. Es wäre interessant zu prüfen, wie sich die Ostkirche verhalten hat. Dazu fehlen mir die Kenntnisse. Man sollte allerdings die historischen Parallelen nicht zu weit treiben, denn die beiden Konzilien weisen auch und gerade im Hinblick auf ihren Ort in der Geschichte erhebliche Unterschiede, vielleicht sogar eine spiegelbildliche Gegensätzlichkeit auf. Trient hatte von Haus aus einen defensiven Charakter. Es reagierte auf die Bedrohung der alten Kirche durch die Reformation, hatte daher wie die meisten Konzilien der Kirchengeschichte zunächst einmal Glaubensfragen zu entscheiden, vor allem aus der Sicht der veranstaltenden Päpste, war insgesamt von einer eher pessimistischen Gesamtstimmung getragen und hatte nichtsdestoweniger ausgesprochen stabilisierende und integrierende Langzeiteffekte bis ins 19. und 20. Jahrhundert hinein, bis hin zu der Anhänglichkeit der erwähnten glaubenstreuen Katholiken. Vatikanum II hingegen war ursprünglich offensiv gemeint, entsprang der Erneuerungseuphorie der Nachkriegszeit, hatte keine brennenden Glaubensprobleme zum Gegenstand, sondern das Grundthema einer pfingstlichen Erneuerung des Verhältnisses der Kirche zur Welt. Vatikanum II schwamm auf einer Woge des Optimismus und scheint eher Desintegration und Enttäuschung zu hinterlassen, auch wenn es für eine Einschätzung seiner Langzeitwirkungen noch zu früh ist. Diese unterschiedliche Physiognomie der beiden Konzilien bedingt natürlich auch ein unterschiedliches Verhältnis zur Modernisierung der Kirche. Während die Erneuerer des 20. Jahrhunderts durchaus beabsichtigten, ihre Kirche zu modernisieren, war eine solche Zielvorstellung im 16. Jahrhundert nicht einmal denkbar. Bloß reformieren wollte man damals. Aber was man darunter verstand, ist doch nicht so weit von der Umschreibung des Aggiornamento entfernt, die ein Theologe des 20. Jahrhunderts gegeben hat. Zitat: Der Kirche ist ihr Wesen nicht nur gegeben, sondern zugleich aufgegeben. Treue zum ursprünglichen Wesen im geschichtlichen Wandel der Welt ist nicht in Unbeweglichkeit, in Immobilismo, sondern nur in Wandelbarkeit, Aggiornamento, möglich. Aber dieses Aggiornamento wird zu einer modischen Anpasserei, wird zu einem ziellosen Treiben auf hoher See nach wechselndem Wind, wenn es nicht verankert ist im Ursprung, wenn es nicht gesteuert ist vom Evangelium, in welchem die Kirche ihren Existenzgrund hat. Aggiornamento muss deshalb immer wieder Reform, Rückkehr zur ursprünglichen Form, Rückkehr zum ursprünglichen Wesen sein. Nun meinte der biblisch-patristische Begriff Reformatio eigentlich nicht viel anderes, nämlich einerseits Rückkehr zu einem normativen Urzustand, andererseits Verbesserung, Vervollkommnung der Gegenwart durch Annäherung an ein Ideal. Was im weltlichen Bereich das gute alte Recht gewesen ist, war im kirchlichen die Urkirche. Faktisch weitgehend imaginierter, aber nichtsdestoweniger als historisch vorgegeben empfundener normativer Maßstab für die Gegenwart. Spätestens im 15. Jahrhundert war Reformatio in aller Munde. Im 16. gehen im kirchlichen Bereich sowohl die evangelische Reformation als auch die katholische Reform, einschließlich des Konzils von Trient, aus ihr hervor. Der Jesuitengeneral hat 1563 auf dem Konzil Reformatio als Reductio Ecclesiae ad primam formam doppelt definiert. Erstens als geistig-sittliche Umgestaltung des inneren Menschen, zweitens als Erneuerung der äußeren Ordnung des Zusammenlebens. Eine solche kirchliche Reform, und nicht nur eine kirchliche, war nach dem im 15. Jahrhundert gewachsenen und im 16. nach wie vor lebendigen Bewusstsein nicht ohne Konzil möglich. Dafür legt Luthers erfolgreiche Schrift an den christlichen Adel deutscher Nation das beste Zeugnis ab. Erst allmählich sind die Reformatoren von diesem Weg abgekommen, als er für sie, die via Concilii, theologisch wie praktisch entbehrlich wurde. Nun hielt die Papstkirche das Konzil zwar längst ebenfalls für theologisch entbehrlich und wäre auch in der Praxis nur allzu gerne ohne es ausgekommen, aber dieser Weg war ihr verschlossen. Die Lehre vom päpstlichen Primat und von der Unfehlbarkeit päpstlicher Glaubensentscheidungen, zumal die Verwerfung der Lehre der Reformatoren, galten den Zeitgenossen als eine bloße Schulmeinung oder gar als ein Parteistandpunkt und nicht als selbstverständlicher Glaube der Kirche. Außerdem hatte sich das Papsttum durch seine Politik und seinen Fiskalismus so sehr kompromittiert, dass ihm die Autorität zur kirchenweiten Durchsetzung einer päpstlich verordneten Reform schlicht abging. Für die alte Kirche gab es daher, wie Hubert Jedin festgestellt hat, Zitat, nur ein Mittel der Abfallsbewegung Einhalt zu gebieten, das Konzil. Ein Konzil, das zum Konzil von Trient bis heute fremd geblieben ist. Das hängt nicht nur mit der sozialwissenschaftlichen Herkunft dieser Terminologie zusammen, sondern auch damit, dass es bei der Modernisierungsfrage weit mehr um die Folgen von Reform und Konzil geht, als um die Vorgänge selber und deren Ursachen. Zum Zweck der genauen Erfassung einer möglicherweise durch das Konzil bewirkten Modernisierung der Kirche oder gar der Gesellschaft möchte ich eine doppelte Unterscheidung treffen zwischen relativer und absoluter Modernisierung einerseits, zwischen intendierten und nicht intendierten Wirkungen andererseits. Also noch einmal, ich möchte unterscheiden relative von absoluter Modernisierung und intendierte von nicht intendierten Wirkungen. Relative Modernisierung bezeichnet die Veränderungen aus der Perspektive jener Zeit, als Reaktionen auf deren Herausforderungen, als notwendige Anpassungen an neue Bedingungen und so fort. Kurzum das, was man in der Mitte des 20. Jahrhunderts Aggiornamento genannt hat. Solche Veränderungen sind in der Regel mehr oder weniger wohl überlegt und geplant, kurzum intendiert, beabsichtigt. Auf der anderen Seite haben sie aber häufig keinen systematischen Charakter. Sie sind von äußeren Umständen diktiert. Sie können sogar auf mehr oder weniger geschickte, pragmatische Improvisation hinauslaufen. Aus diesem Grunde ist solche relative Modernisierung durch das jeweilige Aggiornamento ein angemessener Gegenstand für die traditionelle historische Fragestellung, die ja in diesem Bereich operiert. Absolute Modernisierung hingegen soll so heißen, weil sie aus den Zusammenhängen jener Zeit herausgelösten Sichtweise stammt. Insofern sie nach deren Beiträgen zur Entstehung der Moderne fragt. Der Moderne, das ist die westliche Welt des 19. und 20. Jahrhunderts. In Anlehnung an die Systemtheorie, die der jüngeren Modernisierungstheorie Pate gestanden hat, könnte man vier Dimensionen dieser Modernisierung identifizieren. Differenzierung, Rationalisierung, Individualisierung, Domestizierung. Was ist damit gemeint? Differenzierung meint die Aufspaltung eines homogenen Ganzen in verschiedenartige Untereinheiten mit verschiedenen Aufgaben. Man könnte auch von verschiedenen Funktionen sprechen. Rationalisierung bedeutet Ordnen und Systematisieren der Wirklichkeit, um sie vorhersehbar und beherrschbar zu machen. Wir befinden uns hier in der Nähe der von Paolo Prodi erwähnten Entzauberung der Welt nach Max Weber. Wo Verhalten von Menschen durch Herrschaftseinwirkung vorhersehbar gemacht werden soll, sprechen wir in diesem Zusammenhang von Disziplinierung. Individualisierung besteht in der Aufwertung des Individuums gegenüber den sozialen Einheiten, in die es eingebunden war. Sie hängt insofern mit der Differenzierung zusammen, als die jetzt mögliche Zugehörigkeit eines Individuums zu mehreren solchen Einheiten eine Entlastung von Konformitätsdruck mit sich bringen kann. Mit Domestizierung ist schließlich die zunehmende Beherrschung der natürlichen Umwelt einschließlich der biologischen Dimension des Menschen selber gemeint. Bekanntlich eine Steigerung der Lebensqualität, aber auch eine neue Art von Abhängigkeit. Bei all dem ist in unserem Zusammenhang aber zusätzlich zweierlei zu beachten. Damit wird dieses hochabstrakte Modell konkreter. Erstens kann es sich bei uns nach Lage der Dinge höchstens um Beiträge zu der Vorgeschichte dieser Moderne handeln, die ja durch mehr als zwei Jahrhunderte vom Konzil von Trient getrennt ist. Zweitens ist diese Moderne möglicherweise bereits nicht mehr unsere Welt, sondern bereits ihrerseits eine vergangene, eine abgeschlossene Epoche der Geschichte, wenn es denn richtig ist, dass wir in einer anders gearteten Postmoderne leben. Wenn dem so wäre, würde dies die wissenschaftliche Erkenntnis in erfreulicher Weise vom Wertungsdruck entlasten. Denn dann wäre ja modern nicht mehr automatisch mit uns identisch und deswegen ebenso automatisch positiv besetzt. Wir könnten uns also eine Kritik der Moderne erlauben. In jedem Fall aber war absolute Modernisierung in diesem Sinne nicht intendiert, nicht beabsichtigt, denn niemand konnte im 16. Jahrhundert wissentlich und willentlich zur Entstehung der Moderne beitragen. Relative und absolute Modernisierung brauchen unter diesen Umständen keineswegs zu konvergieren. Das Gegenteil kann richtig sein. Ein Beispiel. Als eine Anpassungsmaßnahme an das neue Medium des Buchdrucks bedeutete der Index der verbotenen Bücher eine relative Modernisierung. Als Unterdrückung der Gedankenfreiheit aber ist er gegen eine sich bereits abzeichnende Entwicklung zur Moderne gerichtet. Aber die Sache verhält sich noch komplizierter. Denn derselbe Index vermag zwar durch Ignorieren dieser ideengeschichtlichen Entwicklung die erforderliche Anpassung verweigern und so die nötige relative Modernisierung wiederum teilweise verfehlen, er erweist sich aber als neuartiges zentralistisch-bürokratisches Repressionsinstrument durchaus als Vorläufer des 19. und 20. Jahrhunderts, an und für sich also eine absolute Modernisierung, die aber für uns wertmäßig negativ besetzt ist. Schließlich ist an diesem Fall des Index auch die gar nicht so seltene Ambivalenz von intendierter Modernitätsfeindschaft und nicht intendierter Modernität exemplarisch zu erkennen. Auf dem einen Gebiet soll er das Aufkommen moderner Ideen verhindern, auf einem anderen wirkt er als Vorreiter moderner bürokratischer Gedankenkontrollen. Werfen wir jetzt einen Blick auf die verschiedenen Dimensionen des Problems. Die Frage nach dem Konzil von Trient und der Moderne beantwortet sich zunächst durch die Feststellung, wie viel Modernität im relativen und absoluten Sinn es in der Kirche der katholischen Reform im Allgemeinen und auf dem Konzil von Trient im Besonderen denn nun gegeben hat. Die Gegenseite, die Reaktion der Moderne auf das Konzil, muss meines Erachtens ohne dieses Wissen unverständlich bleiben. Nun war im Banne traditioneller Vorstellungen von Reformation und Reform die protestantische wie die katholische Historiografie weder gewillt noch in der Lage, in Trient allzu viel Modernität wahrzunehmen. Für beide Seiten war Trient zunächst einmal der Ort, wo die Lehren der Reformatoren definitiv verworfen wurden. Je nach Perspektive ließ sich darin die endgültige Festschreibung der Kirchenspaltung oder die Sicherung des altgläubigen Restbestandes erkennen. Beides galt aber nicht als modern, sondern eher als das Gegenteil. Und wenn Trient weiter das Reformkonzil der Kirchengeschichte schlechthin gewesen sein soll, wo das geltende Kirchenrecht immerhin an nicht weniger als 250 Punkten geändert wurde, dann knüpfte es doch in vielen, ja in den meisten Fällen, an rechtsgeschichtliche Vorgaben an, sodass man es vor allem aus protestantischer Sicht durchaus im wörtlichen, nicht unbedingt pejorativen Sinn als reaktionär bezeichnen müsste. Es ist ja nicht zu übersehen, dass Trient kein großartiges Reformprogramm aus einem Guss verabschiedet hat, sondern dass hier im Wesentlichen praktikable und konsensfähige Kompromisslösungen für die verschiedenartigsten Probleme verabschiedet wurden. Eine Vorgehensweise, die alles andere als modern ist. So kommt auch Hubert Jedin zu dem Schluss, dass das Konzil von Trient zwar nicht reaktionär im Sinne einer künstlichen Verlängerung des Mittelalters gewesen sei, wohl aber konservativ, weil es nämlich den Glauben und die kirchenrechtlichen Errungenschaften des Mittelalters gegen die protestantische Bedrohung konserviert habe. Daneben steht er aber nicht an, es als ausgesprochen progressiv zu bezeichnen, insofern es die Zeichen der Zeit erkannt und mit Maßnahmen zur Verbesserung des Klerus und der Seelsorge darauf reagiert habe. Das heißt, er gesteht, in unserer Sprache gesprochen, dem Konzil relative Modernisierung zu, die absolute interessiert ihn nicht. Den entscheidenden Schritt in der letzteren Richtung hatte aber der Engländer Henry Outram Avenet bereits 1951 in den Birkbeck Lectures an der University of Cambridge getan, als er verallgemeinernd feststellte, dass die Gegenreformation, wie man damals noch sagte, als Ganzes im Grunde nichts anderes gewesen sei als the total process of adaptation to new world conditions which Catholicism underwent in the first two centuries of the post-medieval age, a modernization in the sense of the establishment of a new modus vivendi of the church with the world. Das ist Aggiornamento, aber in einem viel radikaleren Sinn als bei Jedin. Was darin latent an Denkmöglichkeiten verborgen war, sollte Avenets Schüler John Bossy entfalten, als er in einem 1970 erschienenen Aufsatz aufzeigte, wie manche tridentinischen Seelsorge- und Disziplinarregeln unbeabsichtigt, aber deswegen nicht weniger wirkungsvoll zum Heraufkommen der modernen Gesellschaft beigetragen haben können, mit dem Ergebnis, that the bishops of the Tridentine Church have more positive achievements to their credit than they are often allowed. From the parish register to the primary school, they were laying many foundations of the modern state, and perhaps they have as good a claim as English Puritanism to have eradicated habits which unfitted men for an industrial society. Wobei das Ende dieses Zitats ein Satz aus einem Buch des marxistischen Puritanismusforschers Christopher Hill ist. Diese Anregungen von Avenet und Bossy sind es gewesen, die meine Wenigkeit veranlasst haben, in dem 1977 erschienenen Aufsatz gegen Reformation und als Modernisierung, damals noch mit einem bescheidenen Fragezeichen, die Revision der Forschung in dieser Richtung voranzutreiben oder es wenigstens zu versuchen. Ein Fragezeichen bleibt allerdings noch. Eine Frage müssen wir uns gerade heute und hier stellen, nämlich, wie weit trifft das, was über die Modernität und die Modernisierungseffekte der sogenannten Gegenreformation oder wie ich aus guten Gründen lieber sage, der katholischen Konfessionalisierung ausgeführt wird, wie weit dies auch auf das Konzil von Trient zutrifft? Spielt das Konzil überhaupt die Schlüsselrolle für die katholische Erneuerung, die ihm heute so selbstverständlich zugeschrieben wird? Und wenn seine wirkliche Bedeutung sehr viel geringer sein sollte, wie hat es dann unverdientermaßen vielleicht diese herausragende Bedeutung eines Feldzeichens der Gegenreformation bekommen. Es ist ja keineswegs papalistische Gesinnung, sondern der Realismus des Historikers, was gerade Hubert Jedin, den Historiker des Konzils, der es kannte wie kein anderer, veranlasst hat, wieder und wieder zu betonen, dass erst die Identifikation des Papsttums mit den Konzilsbeschlüssen dazu geführt hat, dass das Konzil Erfolg hatte. Derselbe Jedin hat ja auch festgestellt, dass die Historiker des späteren 16. Jahrhunderts das Konzil von Trient eigentlich nur als den Ort der Abgrenzung vom Protestantismus wahrgenommen haben und nicht imstande waren, eine weitergehende kirchen- oder gar universalgeschichtliche Bedeutung, wie wir sie postulieren, zu erfassen. Sollte es vielleicht eine solche Bedeutung ursprünglich gar nicht gegeben haben? Sollte die historische Prominenz des Konzils von Trient vielleicht erst dadurch zustande gekommen sein, dass zunächst die Gallikaner, dann der Venezianer Paolo Sarpi in seiner meisterhaften Historia del Concilio Tridentino von 1619 die Geschichte dieses Konzils zu Angriffen auf das Papsttum verwendet und damit nach den Spielregeln politischer Sozialpsychologie eine entschlossene Identifikation Roms mit Trient provoziert haben, bis hin zu der Produktion einer gezielt gegen Sarpi gerichteten offiziösen Historia del Concilio di Trento durch den Jesuiten Pietro Sforza Pallavicini, die 1656-57 erschien. Ist es nicht bezeichnend, dass der eben erwähnte Evenet von der Spiritualität der Gegenreformation schreiben und sich dabei auf wenige beiläufige Bemerkungen zu Trient beschränken konnte, die nur dort etwas ausführlicher ausfielen, wo er von der Erneuerung des Bischofsamts handelte. 1962 hat er sogar dann ausdrücklich und für mein Empfinden fast abfällig festgestellt, dass Spiritual Rebirth and Enlightenment are not achieved on ecumenical councils. They occur in solitude or by contact with individuals who have themselves been spiritually reborn and enlightened. Auch für Jedin stellt das Konzil nur eine der drei oder vier Wurzeln der katholischen Erneuerung dar. Auch für ihn spielen neben dem Papsttum die Erneuerung von unten, die vielen Zellen neuer Frömmigkeit und ganz besonders die neuen und alten Orden zentrale Rollen. Die Gründung neuer Orden aber und die Erneuerung der alten hat ebenso wie die mit den Orden verknüpfte Überseemission mit dem Konzil von Trient so gut wie nichts zu tun. Das Konzil hat zwar Dekrete zur Ordensreform erlassen, aber man kann doch mit guten Gründen behaupten, dass das Konzil sehr viel stärker von der Präsenz von Ordensleuten geprägt wurde, als umgekehrt deren Orden vom Konzil. Kann man die Behauptung wagen, dass die neue Spiritualität des Katholizismus als Kern der Erneuerung der alten Kirche kaum etwas mit Trient zu tun hatte und die Leistung des Konzils auf die untergeordnete Aufgabe beschränkt blieb, in ihrem Dienst theologische und kanonistische Normen zu formulieren? War es die spezifisch katholische Hochschätzung der Rechtskirche mit ihren Institutionen, die möglicherweise zu einer historiografischen Überschätzung des Konzils geführt hat? Man darf deshalb gespannt sein, wie weit es in den nachfolgenden Beiträgen dieses Seminars möglich sein wird, die jeweiligen Untersuchungen ganz konkret am Konzil festzumachen oder wie weit sich die nachfolgenden Darstellungen im weiten Feld der katholischen Erneuerung bewegen und diese ihre Erkenntnisse nur pflichtgemäß formal mit Trient verknüpfen werden. Warum besteht aber dann eine Art von Pflicht zu solcher Verknüpfung, sogar für wissenschaftliche Beiträge, außer natürlich durch den Genius Loci, selbstverständlich. Die Entscheidung über die zukünftige Theologie der Kirche, die, ich will jetzt da ein paar Bemerkungen dazu machen, die vielleicht verifiziert oder falsifiziert werden durch die Beiträge der Kolleginnen und Kollegen. Die Entscheidungen über die künftige Theologie der Kirche, die auf dem Konzil als Nebenprodukt seiner dogmatischen Entscheidungen gefallen sind, werden heute gerne als Verengung beklagt. Gelten nicht selten im absoluten Sinne als unmodern, sogar im relativen als misslungenes Aggiornamento, als Versagen vor den Herausforderungen der Zeit, sprich der Reformatoren und des Humanismus. Obwohl mir diese Sicht der Dinge durchaus einleuchten will, könnte sich aus der notorischen Ambivalenz der intendierten und der nicht intendierten Wirkungen möglicherweise dennoch eine andere Perspektive, eine Art von Modernisierungseffekt dieser theologischen Festschreibungen ergeben. Die Zurückdrängung des Augustinismus zugunsten des Thomismus lässt nämlich eine optimistische Vorstellung vom Verhältnis von Natur und Gnade wirksam werden, die ausgerechnet von dem gestrengen, aber als Dominikaner eben thomistisch geprägten Pius V. erneut bekräftigt wurde. Was nun nicht ohne Folgen für das Verhältnis der katholischen Europäer zu den massenweise entdeckten heidnischen Nicht-Europäern blieb. Ein Las Casas und die ganze spanisch-kolonialpolitische Selbstkritik sind auf der Basis einer streng augustinistischen Theologie so wenig denkbar wie die Versuche der Jesuitenmissionare des 17. Jahrhunderts, den asiatischen Kulturen gerecht zu werden. Das beweist bereits die jansenistische und die protestantische Reaktion auf die letzteren, von der puritanischen Indianerpolitik in Nordamerika mal ganz abgesehen. Soweit sich im Bereich der Reformbeschlüsse des Konzils mit ihrem pragmatischen Kompromisscharakter überhaupt so etwas wie ein Leitmotiv ausmachen lässt, nimmt diese Stelle mit Sicherheit das Seelsorgeprinzip ein. Cura animarum suprema lex esto. Man geht sicher nicht so weit mit der Unterstellung, dass damit ein Weg zu moderner Individualisierung beschritten wurde. Anders, aber funktional äquivalent zu demjenigen der Reformation, auf den man damit reagierte. Anders und sehr traditionell war die Klerusreform als Königsweg des Konzils zur Realisierung dieser Zielvorstellung. Das, Zitat, Grundanliegen, einen fähigeren und religiöseren Klerus zu bekommen und damit die Seelsorge entscheidend zu verbessern. Die Liste der zu diesem Zweck getroffenen Beschlüsse ist lang und wohl bekannt. Ich verzichte darauf, sie zu wiederholen. Allerdings ist das wenigste davon wirklich ganz neu. Überwiegend handelt es sich bei diesen angeblichen Trienter Errungenschaften um mehr oder weniger modifizierte Fassungen von Verfügungen, die seit langem mit ermüdender Regelmäßigkeit in Reformbeschlüssen aller Art wiederkehren. Wirklich neu war die erstmalige Durchführung dieser wohllautenden Beschlüsse auf breiter Front. Aber das war gerade nicht das Verdienst des Konzils, das sich unbefangen betrachtet bloß wie ein weiterer in der langen Reihe rein verbaler Kraftakte in Sachen Kirchenreform ausnimmt. Die Durchführung der Konzilsbeschlüsse brauchte bekanntlich manchmal Jahrhunderte und sie erfolgte alles andere als geradlinig und konsequent. So ist zum Beispiel die Behauptung von der angeblichen Verbesserung der Klerusbildung durch die Einrichtung von Priesterseminaren durch ständige Wiederholung geradezu zu einem Topos geronnen. In Wirklichkeit verzögerte sich die Errichtung von Seminaren in den meisten Fällen auf lange Zeit hinaus und ihre Wirkung kann nur bescheiden gewesen sein, weil es sich von Haus aus ja nicht um theologische Studienanstalten modernen Zuschnitts, sondern um Internate für Schüler von der Art deutscher Knabenkonfikte oder französischer Petits Seminaires gehandelt hat. Dass die maßvoll innovatorischen Verfügungen des Konzils dennoch relative Modernisierung gebracht haben und insofern das angemessene Aggiornamento für die Kirche gewesen sind, dieser Schluss ergibt sich also nur aus ihrem langfristigen Erfolg und keineswegs bereits aus der Analyse ihres Inhalts und ihrer Entstehung. Es sei denn, man entdeckt in ihnen ein Eingehen auf den Trend der Zeit, dann aber einen Schub in Richtung Moderne im absoluten Sinn. Insofern sie Ansatzpunkte für Rationalisierung und Differenzierung, für Individualisierung und Disziplinierung geboten haben. Das Papsttum und die kirchliche Hierarchie, die sie langfristig durchgesetzt haben, hätten dann in einem säkularen Modernisierungstrend gelegen, der noch genauer zu analysieren wäre. Säkular wäre dabei durchaus im doppelten Sinne von langfristig und von weltlich zu verstehen. Allerdings, wenn wir schon vom Papsttum sprechen, das Papsttum hat sich wie eh und je allen Versuchen des Konzils, die Reform auf die Kurie auszudehnen, erfolgreich widersetzt. Was nach den von Jedin geschilderten Auseinandersetzungen zustande kam, lässt sich getrost als fauler Kompromiss bezeichnen. Was vom Papsttum als Selbstreform durchgeführt wurde, beschränkte sich auf kosmetische Operationen, wie die berühmte Penitentiariereform Pius V. von 1569, bei der zwar dieses Gewissenstribunal vom Gebührenwesen mit seinen anstoßerregenden Finanzoperationen getrennt wurde, aber eben nur, indem die einträglichen Hoheitsakte als Officium Minoris Gratiae in die Kanzlei übertragen und auf diese Weise den bisherigen Nutznießern, in erster Linie dem Kardinal Großpenitentiar, der ja in der Regel ein Papstnepot war, die reichen Einkünfte weiter gesichert wurden. Gewiss wurden beträchtliche Anstrengungen unternommen, auch die Stadt Rom und die Kurie einer spirituellen und sittlichen Erneuerung zu unterwerfen, Aber ein Blick auf das barocke Rom nährt doch den Verdacht, dass das Ergebnis eher in der Herstellung von äußerem klerikalem Dekorum als von generellem Gesinnungswandel, einem Metanoein im Sinne des Evangeliums und der Kirchenreformer, bestanden hat. Die institutionelle und soziale Struktur der Kurie jedenfalls änderte sich kaum, und wenn, dann nur im Sinne erfolgreicher administrativer Modernisierung. Das Benefizienwesen als Kern des sozialen Systems Kurie blieb ungeachtet der Beseitigung von Exzessen in seinem Wesen unberührt. Die Kumulation von Bistümern und reichen Pfarreien zu Dutzenden in der Art des Renaissance-Papsttums war zwar nach Trient nicht mehr möglich, aber Pensionen auf Bistümer und andere Pfründen konnte der Papst nach wie vor verleihen, vor allem aber Abteien und andere Regularbenefizien als Kommenden, die Kardinalnepoten und andere Kardinäle immer noch zu Dutzenden erhielten. Angesichts des wütenden Widerstands der Interessenten hatte das Konzil auf die beabsichtigte Abschaffung dieser Möglichkeit verzichtet und sich auf die freundliche Empfehlung an den Papst beschränkt, doch bitte künftig von der Verleihung von Klöstern an Kommenden, als Kommenden an Weltgeistliche abzusehen. Aber der Papst konnte gar nicht davon absehen, ohne sein wohl etabliertes Herrschaftssystem durch Ressourcenminderung ins Wanken zu bringen. Freilich, was hier so konservativ bis reaktionär anmutet, hat doch aus administrativer Sicht beträchtliche Modernisierungsleistungen vollbracht. Intendierte Reaktionen auf die Bedürfnisse der Zeit bzw. des päpstlichen Monarchen mit weitreichenden, nicht intendierten Konsequenzen. So hat zum Beispiel der Glanz der Kardinäle des Renaissance-Zeitalters die Verminderung ihrer Einkünfte durch Kirchenreform und Inflation nicht überlebt. Im 17. Jahrhundert waren die Kardinäle hauptsächlich auf die Ausstattung mit Pfründen und Pensionen durch den Papst angewiesen, die im Vergleich zu früher eher bescheiden ausfiel. Diese Entwicklung läuft aber durchaus auf eine Art von politischer Modernisierung hinaus. Denn anstelle der aristokratischen Mitherrschaftsansprüche eines Kardinalskollegiums aus Fürsten der Kirche, tritt der vollendete päpstliche Absolutismus, der die Kardinäle überwiegend auf eine Art von Karrierebürokraten in seinem Dienste reduziert. In diesem Zusammenhang wurde die notorische Ungleichheit der Pfründenausstattung des Privilegienzeitalters mittels Pensionen und dergleichen informell in eine Art von einheitlichem Gehalt verwandelt, dem auf der anderen Seite die Festsetzung von Mindestbezügen für diejenigen Bischöfe und Pfarrer entsprach, zu deren Lasten die vom Papst verteilten Pensionen gehen sollten. Dieser moderne Trend zur Verbeamtung des Klerus wurde auch durch die Einführung einer Prüfung für Bewerber um Pfarrstellen seitens des Konzils gefördert. Diese Prüfung darf ja mit einigem Recht als Schrittmacher der modernen Leistungsprüfung, vor allem derjenigen für Staatsdiener, gelten, die seit dem späten 18. Jahrhundert üblich wurden. Aber man könnte den Spieß auch umdrehen, und das wird heute Mittag geschehen in einem Referat, und fragen, wie weit Geschäftsordnung und Verfahren des Konzils bereits Niederschlag der vom Papsttum betriebenen administrativen Modernisierung gewesen sein könnte. Ansatzpunkte für Rationalisierung und Differenzierung, Individualisierung und Disziplinierung des Kirchenvolkes bieten die Konzilsdekrete natürlich ebenfalls, obwohl es noch lange dauern wird, bis sich der moderne Konfessionskatholik durchgesetzt hat. Aber die neuen oder erneuerten Disziplinierungsverfahren mit ihrem teilweise ausgesprochen bürokratischen Charakter sind hinreichend bekannt und bedürfen keiner weiteren Erörterung. Fragt sich nur, wie weit Trient auch inhaltlich zu neuer Spiritualität und Frömmigkeit des Volkes beitragen konnte oder vielmehr darauf beschränkt bleiben musste, die organisatorische Infrastruktur für diese Entwicklung zu entwerfen, den Rahmen, der dann, wie bereits bemerkt, aus ganz anderen Quellen mit Inhalten gefüllt wurde. Dazu werden wir noch einiges hören. Eine verhältnismäßig neuartige Frage gilt den überwiegend nicht intendierten Folgen der Trienter Beschlüsse für die Stellung der Frauen in der Kirche. Bei der Festschreibung des selbstverständlich männlichen sakramentalen Amtspriestertums und des Zölibats mit dem Bestehen auf dem sakramentalen Charakter der Ehe und der Bereinigung der damit verbundenen Rechtsprobleme durch das Dekret Tametzi, bei der Reform der Frauenorden, insbesondere der Einschärfung der Klausur und der bischöflichen Nachprüfung der Freiwilligkeit des Ordenseintritts, ging es dem Konzil um die Lösung theologischer und disziplinärer Probleme und nicht um die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Nichtsdestoweniger könnte das tridentinische Eherecht mit seiner erneuten Bekräftigung und seiner neuartigen praktischen Umsetzung des Konsensprinzips Grundlagen für eine Emanzipation des Individuums, auch des Weiblichen, von der Bevormundung der Partnerwahl durch die Familie und für eine partnerschaftliche Ehe gelegt haben. Ambivalent dürften sich hingegen die Bestimmungen über den Zölibat und die Disziplin der Frauenorden ausgewirkt haben. Auf der einen Seite lässt sich behaupten, das Bestehen auf einer Wehrdrangabfolge, die Jungfräulichkeit an die erste Stelle setzte, habe Frauen vor allem im Bereich der Orden Chancen autonomer Selbstverwirklichung erhalten, die im Bereich der Reformationskirchen verloren gegangen seien, soweit sie nicht durch die neue Rolle der Pfarrfrau ersetzt wurden. Auf der anderen Seite stellte die römische Klerikergesellschaft aber einen Extremfall von Männerherrschaft dar, wie Mary Ward zu ihrem Leidwesen erfahren musste. Ob diese Ambivalenz eher auf ein sowohl als auch oder stattdessen auf ein Entweder-Oder hinausläuft, möchte ich als Mann vorläufig lieber nicht entscheiden. Als das Modernste an der Moderne gelten gemeinhin Naturwissenschaft und Technik. Das Konzil hat sich in bezeichnendem Gegensatz zum Zweiten Vatikanum dazu noch nicht geäußert. Es wird aber allgemein unterstellt, dass die Verschärfung der Glaubensdisziplin im Gefolge von Trient wegen der dogmatischen Dekrete zu einer Unterdrückung der Gedankenfreiheit und damit auch der naturwissenschaftlichen Forschung geführt habe. Immerhin blieb Kopernikus bis ins 19. Jahrhundert auf dem Index der verbotenen Bücher und Galilei wurde sogar erst vor wenigen Jahren kirchlich rehabilitiert. Aber auf der anderen Seite hatte speziell die Jesuitenastronomie bis ins 17. Jahrhundert einen anerkannt hohen Stand. Und es war ausgerechnet einer der drei nachtridentinischen Reformpäpste, Gregor der 13., der 1582 die überfällige Kalenderreform durchführen ließ. Deren papistische Herkunft verzögerte ihre Annahme durch Andersgläubige. England akzeptierte sie trotz seines sonstigen historischen Modernitätsvorsprungs erst 1752. Die orthodoxen Kirchen konnten sich sogar bis 1923 Zeit lassen. Offenbar ist es selbst in diesem empiriegesättigten Bereich gar nicht so einfach, unzweideutige Aussagen über Modernität oder Nichtmodernität zu treffen. Eindeutiger scheinen mir die Dinge im Medienbereich zu liegen, den ich als letzten behandeln möchte, wo außerdem relative und absolute Modernität mehr als anderswo konvergieren. Mit anderen Worten, hier im Medienbereich bedeutet die Anpassung an die Erfordernisse der Zeit wohl immer auch einen Schritt in Richtung der Moderne, selbst wenn dieser Schritt, wie im erwähnten Falle des Index der verbotenen Bücher, nicht in Richtung der Grundwerte der Moderne führt, sondern deren bürokratische Herrschafts- und Repressionsstrukturen antizipierte. Da es ohne den Buchdruck vermutlich keine Reformation gegeben hätte, ein Sachverhalt, den Martin Luther durchaus durchschaute, aber providenziell interpretierte, dann könnte man die evangelische Bewegung die erste mediengestützte Revolution der Geschichte nennen. Der alten Kirche blieb also gar nichts anderes übrig, als ihrerseits den Versuch zu machen, die Kontrolle über den Buchdruck und andere Medien zurückzugewinnen. Allerdings generell wohl eher mit restriktiver Tendenz. Der Index der verbotenen Bücher wurde zwar erst nach Beendigung des Konzils vom Papst erlassen, beruhte aber auf den Arbeiten einer Konzilsdeputation am Index Pauls IV., der so überscharf ausgefallen war. Aber auch die Äußerungen des Konzils zur Bibel und zur Liturgie als den eigentlichen Medien des Heils, zur bildenden Kunst und zur Musik blieben Fragmente, die ihr innovatorisches Potenzial bekanntlich erst nach dem Konzil in der Hand des Papsttums oder des weithin maßgebenden Diözesanreformers Carlo Borromeo von Mailand entfaltet haben. Dabei haben durchaus mehr oder weniger subtile Eingriffe in die Trienter Dekrete stattgefunden, deren genauer Umfang erst noch zu untersuchen wäre. So spricht das Traditionsdekret des Konzils von Traditiones Apostolicae, die vom Papst verordnete Professio Fidei Tridentina aber von Traditiones Ecclesiasticae. Das Konzil hat zu Fragen der Bibelübersetzung geschwiegen, während die römischen Indexregeln diese fast unmöglich gemacht haben und so fort. Zumindest in dieser Hinsicht gewinnt man den Eindruck, dass die eigentliche Modernisierungsleistung des Konzils nicht in dem bestanden hat, was es getan hat, sondern in dem, was es nicht getan und dem Papsttum oder der Selbstreform der Orden oder anderer Zellen der Kirche überlassen hat. Das entspricht ganz und gar der von Hubert Jedin mit Nachdruck formulierten und seither zur Communis Opinio der Forschung gewordenen Auffassung, dass, wie schon mehrfach betont, für den geschichtlichen Erfolg des Konzils von Trient den Ausschlag gegeben habe, dass das Papsttum sich mit ihm identifiziert und seine Durchführung in die Hand genommen habe. Man wird dem großen Konzilshistoriker darin nur recht geben können. Es bleibt aber die Frage, wie dieser Sachverhalt aus kirchenhistorischer und profanhistorischer Sicht gedeutet wird. Nicht zuletzt im Hinblick auf das Gewicht, meine Eingangsfrage, das dem Konzil selber dabei wirklich zukommt. Damit komme ich zu meinem Schlussteil. Der geht aber noch ein Weilchen. Diese Deutung geht nämlich auf keinen geringeren zurück als den romfeindlichen Konzilshistoriker Venedigs Paolo Sarpi, der seine Historia del Concilio Tridentino mit 4 berühmten Fragen eröffnet hat. Wie kam es, dass dieses von allen zur Wiedervereinigung der Kirche ersehnte Konzil stattdessen die Spaltung besiegelt und die Glaubensparteien so gegeneinander aufgebracht hat, dass ihre Versöhnung unmöglich wurde? Wie war es möglich, dass die Absicht der Fürsten, mit Hilfe des Konzils den Klerus zu reformieren, stattdessen die schlimmste Verunstaltung der Kirche hervorgebracht hat, seit es überhaupt Christen gibt? Wie konnte es dazu kommen, dass die Absicht der Bischöfe, ihre großen teils auf den Papst übergegangene Autorität zurückzugewinnen, damit endete, dass sie vollends verloren ging und sie stattdessen ihre eigene Versklavung betrieben? Wie ist es zu erklären, dass dieses von der römischen Kurie als Bedrohung ihrer unmäßig gewachsenen Macht gefürchtete Konzil eben diese Macht zumindest in der katholischen Welt gefestigt hat wie nie zuvor? Solche Fragen stellen, heißt sie beantworten. Sarpis Geschichte versucht nichts anderes als den Nachweis zu führen, dass und wie römische Tücke das Meisterwerk fertiggebracht hat, eine ihr feindliche Bewegung zu ihren Gunsten umzuwandeln, ihr Wasser auf die eigene Mühle zu leiten und so das Konzil zur weiteren Ausdehnung der nach Sarpis Auffassung illegitimen Macht des Papsttums zu benutzen. Aber ungeachtet aller polemischen Verzerrungen, die er vorfindet, muss auch Hubert Jedin feststellen, dass die Fragen Sarpis, Zitat, echte Fragen an die Geschichte des Konzils von Trient sind, die auch wir uns vorlegen müssen. Bezeichnenderweise vermag nämlich auch Sforza Pallavicino, ungeachtet des im Sinne seiner kurialen Auftraggeber apologetischen Charakters seines Werkes, diese Linie im Grunde nicht völlig zu verlassen. Er nennt seine Historia del Concilio di Trento zwar eine Historia mista d'apologia, anzi più veramente un'apologia mescolata di storia. Versucht Sarpi mit der Masse der ihm zur Verfügung gestellten Quellen zu erschlagen und weist ihm nicht weniger als 361 Fehler nach. Aber auch bei ihm erweist sich die Geschichte des Konzils von Trient als die Geschichte eines mit den Mitteln der Ragion di Stato gewonnenen diplomatischen Erfolgs des Papsttums. Er ging zwar nach dem ehrenhaften Motto vor, dass Wahrheitsliebe die beste Verteidigung sei, musste sich aber gerade deswegen von katholischen Kritikern sagen lassen, sein Werk bestätige im Grunde die Version Sarpis, die zu vernichten er ausgezogen war. Sollten diese Kritiker recht haben? Denn selbst für Hubert Jedins große Geschichte des Konzils gilt meines Erachtens auf höherem wissenschaftlichem Niveau dasselbe wie für Pallavicino. Jedin macht selbst ja auch gar kein Hehl daraus. Auch für ihn ist die Geschichte des Konzils von Trient die Geschichte des Papsttums, das es versteht, vorzüglich mit im weiteren Sinne politischen und diplomatischen Mitteln die Bedrohung durch das Konzil in einen Erfolg zu verwandeln und zur Stärkung der eigenen Stellung umzufunktionieren. Es ist ja kein Zufall, dass ein Diplomat, Giovanni Morone, der eigentliche Retter des Konzils wurde. Aber anders als bei Sarpi hat es sich bei Jedin dabei eben nicht um mehr oder weniger simple Manipulation gehandelt, sondern um einen höchst komplexen Prozess, bei dem keineswegs von vornherein feststand, wem der Endsieg gehören würde. Zitat: Das Trienter Konzil war nicht, wie Sarpi gemeint hat, ein groß angelegtes Betrugsmanöver. Der päpstliche Dirigismus hatte es nicht nötig, die Rede- und Stimmfreiheit zu unterdrücken. Der Papst verfügte über andere Mittel, um auf die Konzilsväter einzuwirken. Wer sich als Verteidiger der Papstgewalt gebärdete, konnte hoffen, ein größeres Bistum oder gar den roten Hut zu erhalten. Umgekehrt ist kein italienischer Verfechter des Jus Divinum der Bischöfe in der Folgezeit Kardinal geworden. Dass der päpstliche Dirigismus die Freiheit der Konzilsväter nicht aufhob, ergibt sich aus der offenkundigen Tatsache, dass es während der ganzen Dauer des Konzils Opposition gegen die von den Legaten ausgeübte Konzilsleitung gegeben hatte. Nicht nur Spanier und Franzosen opponierten, auch Italiener nahmen das damit verbundene Odium auf sich, obwohl sie auch von anderer Seite unter Druck gesetzt wurden. Ich kürze das Zitat hier ab. Binnenkirchlich stellt Trient also deswegen eine Wende dar, weil es dem Papsttum hier gelungen ist, das Konzil aus einer Bedrohung in ein Instrument zur Steigerung der eigenen Macht zu verwandeln und damit, wie die weitere Kirchengeschichte zeigen sollte, den Konziliarismus endgültig zu überwinden. Man könnte sagen, ein Triumph politischer Klugheit dank Einsicht in das eigene wohlverstandene Interesse. Von nun an war es endgültig zur Aufgabe ökumenischer Konzilien geworden, gesamtkirchlichen Konsens für die Ziele des Papsttums zu produzieren. Man könnte natürlich behaupten, dies alles gelte bereits für das 5. Laterankonzil 1512 bis 17. Der entscheidende Unterschied besteht aber darin, dass dessen Beschlüsse damals so gut wie keine gesamtkirchliche Resonanz und Akzeptanz gefunden haben. Trient aber stand unter dem Druck der Bedrohung durch die Glaubensspaltung mit dem Ergebnis, dass viele Betroffene im eigenen Interesse bereit sein mussten, die Konzilsentscheidungen zu akzeptieren. Weiter dürfte das Papsttum ebenso wie die von ihm in Rom veranstaltete und nach verbreiteter Auffassung keineswegs ökumenische Lateransynode unter den damaligen Verhältnissen einfach nicht genug Glaubwürdigkeit besessen haben, um irgendetwas zu erreichen, wenn man denn überhaupt irgendetwas erreichen wollte. Trient aber besaß von vornherein ein ganz anderes Prestige. Weniger, weil es, wie Pallavicini und Jedin gegen Sarpi gezeigt haben, keine bloße Akklamationsveranstaltung folgsamer Papalisten gewesen ist, sondern vor allem, weil es bei all seinen Unzulänglichkeiten nun eben doch das seit Jahrzehnten ersehnte Konzil war, von dem sich die verzweifelten altkirchlichen Kräfte die Rettung erhofften. Dass das Papsttum sich zumindest nach außen vorbehaltlos mit den Konzilsbeschlüssen identifizierte und deren Ergänzung und Durchführung in die Hand nahm, machte es zum Nutznießer dieses Prestiges und zum Hoffnungsträger der Altgläubigen, ungeachtet zahlreicher Widersprüche und Unvollkommenheiten im Einzelnen. Bekanntlich haben die Päpste Konzilsbeschlüsse ja durchaus abgeändert oder missachtet, wenn sie ihren Interessen widersprachen. Bezeichnenderweise ist die vom Konzil beschlossene Wiederbelebung der synodalen Strukturen der Kirche durch regelmäßig abzuhaltende Provinzialkonzilien und Diözesansynoden nur zögernd verwirklicht und nicht eigentlich zu einer dauernden Einrichtung der Kirche geworden. Dieses Dekret wurde von Rom nicht durchgesetzt. Und wenn in den Jahrzehnten nach dem Konzil das System der Nunziaturen planmäßig ausgebaut wurde und die Durchsetzung der Trienter Beschlüsse eine wesentliche Aufgabe dieser päpstlichen Diplomaten darstellen sollte, dann scheint dieses Ziel schon um 1600 zu einem lästigen Pflichtprogramm, wenn nicht einer politischen Lehrformel, verkommen zu sein, womit natürlich nicht bestritten werden soll, dass es an der Kurie und anderswo nach wie vor engagierte Reformer gegeben hat. Das änderte aber nichts daran, dass das Papsttum nach Trient nicht zuletzt dank solcher Leute aus einer wegen ihrer Macht und Geldgier misstrauisch beäugten Einrichtung zum nicht überall akzeptierten, wohl aber respektierten Vorkämpfer der altkirchlichen Erneuerung geworden war. Zumindest an kritischen Punkten wie in Köln verzichteten päpstliche Vertreter inzwischen lieber auf in ihren Augen durchaus berechtigte Geldforderungen, um das traditionelle Odium der römischen Geldgierlügen zu strafen. Insgesamt führt aber genaueres Hinsehen dazu, dass die pauschale Vorstellung vom Reformpapsttum ebenso schrumpft wie diejenige vom epochemachenden Reformkonzil. Im einen wie im anderen Fall gibt es bestimmte sachliche, zeitliche, räumliche Schwerpunktleistungen, wie zum Beispiel die apostolischen Visitationen Italiens unter Pius V. Aber die konkrete Gesamterneuerung der Kirche war weder das Werk des Konzils noch des Papsttums, sondern unzähliger Zellen der Reform und Selbstreform vor Ort, wobei die politischen Instanzen nicht bloß in Spanien und Bayern eine entscheidende Rolle gespielt haben. Unter dem Eindruck der im 19. und 20. Jahrhundert dominierenden papalistischen Ideologie hat die Forschung diesen quellenmäßig evidenten Sachverhalt lange nicht wahrhaben wollen. Die praktische Bedeutung des Konzils von Trient blieb also ziemlich begrenzt und mit seinem nach dem Konzil entwickelten Reformprogramm hat das Papsttum ebenfalls erst im 19. und frühen 20. Jahrhundert umfassenden Erfolg gehabt. Man bedenke nur den angeblich in und nach Trient neu geborenen römischen Zentralismus, der in Wirklichkeit im Ancien Regime ja nie zustande kam. Uneingeschränkte Kontrolle über die Kirche hat der Papst damals nämlich nur in seinem Kirchenstaat besessen. Dennoch wäre es falsch, die relativen und absoluten Modernisierungseffekte des Konzils zu unterschätzen. Aber sie liegen auf einem anderen Gebiet als dem der Reformpraxis. Entscheidend ist vielmehr, dass Trient der Kirche und dem Papsttum ein zentrales Programm, man könnte geradezu sagen, einen zentralen Mythos gegeben hat. Für die mythische Redeweise ist es nämlich gleichgültig, was in Wirklichkeit im Einzelnen geschieht. denn sie reduziert ja gerade die widersprüchliche Komplexität der Wirklichkeit auf eine elementare Grundvorstellung, eine Art von Wirklichkeit zweiten Grades, die dann ihrerseits Geschichte machen kann. Insofern bleibt geradezu irrelevant, ob beim Konzil für die tatsächliche Reformpraxis des kirchlichen Alltags viel herausgekommen ist. Entscheidend war nicht das wirkliche Konzil von Trient, sondern das erfundene, das imaginierte Konzil von Trient. Entscheidend war, dass sich die Vorstellung von einer durch das Konzil im Glauben neu gefestigten Kirche durchsetzte, die sich unter der Führung des Papsttums nach Vorgaben des Konzils selbst erneuerte, auch wenn diese Vorstellung erst im 19. Jahrhundert ganz Wirklichkeit geworden sein sollte. Modisch gesprochen, verzeihen Sie, etablierte sich dank des Konzils ein neuer, letztendlich stark papalistischer ekklesiologischer Diskurs, der schließlich Allgemeingut der Kirche wurde. Im 16. Jahrhundert aber gab der Mythos Trient der alten Kirche das, was sie am nötigsten brauchte, eine neue Selbstgewissheit. Für die eingangs erwähnten glaubenstreuen Katholiken der Gegenwart ist Trient bis heute ein solcher Mythos der Selbstvergewisserung geblieben. Wenn nicht zuletzt auch die Machtstellung des Papsttums mittels des Mythos Trient erheblichen Zugewinn erzielt hat, dann hängt dies mit einer bemerkenswerten Konvergenz der kirchlichen mit der sozialen Entwicklung, mit der säkularen Entwicklung zusammen, einem gesamtgesellschaftlichen Trend zur absoluten Modernisierung, genauer gesagt zur Ausbildung des modernen Staates. Paolo Prodi hat immer wieder und vorhin zuletzt darauf hingewiesen, wie sehr die Papstkirche in der Neuzeit zu einer Art von Staat unter anderen Staaten geworden und von anderen auch so gesehen worden ist. Von den Tendenzen zur Disziplinierung und Bürokratisierung, die bereits auf dem Konzil zu greifen sind, war schon die Rede. Wenn das Konzil ein gesprochen und Duelle mit schweren kirchlichen Strafen belegt hat, mit schwersten kirchlichen Strafen, dann ein Dekret, das übrigens bezeichnenderweise auf eine spanische Vorlage zurückgeht, dann gehört diese Bestimmung nicht nur in die ehrwürdige Tradition kirchlicher Versuche, gesellschaftliche Gewalt einzudämmen, sondern vor allem in den Zusammenhang zeitgenössischer staatlicher Duellverbote, in die Geschichte der Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols. Bereits 1951 hat der schon mehrfach zitierte Evanet festgestellt, the 16th century counterpart in Catholicism of what used to be called the new monarchy is the counter-reformation papacy, not only in general spirit, but also in precise method. The taking into papal hands of all the new tasks that the counter-reformation in all its aspects required, enforcement of the Tridentine decrees, establishment of new relations with secular powers, extension of mission work in heathen lands, the organization of pastoral and controversial equipment in Europe, and the counterattacks on Protestantism. Und 1989 schreibt Konrad Repken über die Bemühungen der Reformpäpste, das Tridentinum in die Praxis zu übersetzen. Zugleich wurden damit die Aufgaben des römischen Bischofs neu umschrieben. Er war bisher zuständig für die Einheit und den Glauben der Kirche und war in diesen Bereichen oberster Richter. Jetzt wurde er auch zuständig für die konkrete Seelsorgepraxis der Ortskirchen, jedenfalls im Prinzip, wie immer der Alltag aussehen mochte. Also, eine Ausweitung der Kirchenaufgaben, wie es gleichzeitig eine Ausweitung der Staatsaufgaben gab. Wie weltliche Fürsten ihre ursprünglich auf Frieden und Recht beschränkte Zuständigkeit im Namen des Gemeinwohls allmählich auf alle Bereiche des menschlichen Lebens ausdehnten, so griff der Kirchenmonarch im Namen der Kirchenreform über seine Zuständigkeit für die Einheit im Glauben hinaus nach allen Bereichen des kirchlichen Lebens. Beide Expansionsprozesse sollten erst im Staat und im modernen Papsttum des 20. Jahrhunderts ihr Ziel erreichen. Ideologiegestütztes politisches Wachstum aber war oder ist ein Grundphänomen der Moderne. Trient hat also wichtige Anstöße zur relativen Modernisierung der Kirche gegeben, auch wenn diese erst sehr langsam in die Wirklichkeit umgesetzt werden konnten. Außerdem muss häufig umstritten bleiben, ob es sich dabei jeweils um die optimale Lösung oder viel eher um einen zaghaften oder bisweilen sogar faulen Kompromiss gehandelt hat. Möglich.